20. bis 22. Kapitel. Als Franziskus der Erste von Frankreich sich eines Winterabends mit seinem ersten Minister über allerlei Dinge zum Wohl des Staates besprach, es wäre nicht übel getan, sagte der König, wenn das gute Vernehmen zwischen uns und den Schweizern ein wenig besser befestigt würde, des Geldgebens an diese Leute. Sire, ist kein Ende, sie würden den Schatz von Frankreich verschlucken. Ach, was, antwortete der König, es gibt mehr Mittel, Monsieur le Premier, Staaten zu bestechen, als Geld geben. Ich will den Schweizern die Ehre geben und sie bei meinem nächsten Kinde zu gevattern bitten. Wenn Euer Majestät das tun, sagte der Minister, werden Sie alle Grammatiker von ganz Europa über den Hals bekommen. Die Schweiz als Republik ist weiblichen Geschlechts und kann also nach keinem Sprachgebrauch Gevatter sein. Also dann mag sie Gevatterin sein, sagte Franziskus hastig, und schicken Sie morgen früh mit meiner Meinung einen Kurier dahin. Es wundert mich, sagte Franziskus der Erste, 14 Tage nachher, zu seinem Minister, als er ins Kabinett trat, dass wir noch keine Antwort von der Schweiz haben. Sire, ich warte Ihnen eben auf, sagte Monsieur le Premier, um meine Depeschen vorzulegen. Sie nehmen es gut auf, sagte der König. Sie tun es, Sire, antwortete der Minister, und schätzen die Ehre unendlich, die Euer Majestät Ihnen erzeigt haben. Die Republik aber als Gevatterin behält sich hierbei ihr Recht vor, das Kind zu nennen. Na, nicht mehr als billig, sagte der König. Sie wird ihn Heinrich oder Ludwig nennen oder sonst einen Namen geben, von dem sie weiß, dass er uns genehm ist. Euer Majestät irren sich, erwiderte der Minister. Eben empfange ich eine Depesche, die auch den Entschluss der Republik über diesen Punkt enthält. Und was für einen Namen hat die Republik beschlossen, dem Dauphin zu geben? Sadrach, Mesach und Abednego, versetzte der Minister. Beim Gürtel des heiligen Petrus, ich will mit der Schweiz nichts zu schaffen haben, rief Franziskus der Erste, rückte dabei seine Beinkleider in die Höhe und ging hastig auf und nieder. Euer Majestät, erwiderte der Minister gelassen, können nicht wohl zurückziehen. Wir wollen sie in Geld bezahlen, sagte der König. Sire, es sind keine 60.000 Kronen im Schatze vorrätig. Ich will das beste Kleinod meiner Krone verpfänden, sagte Franziskus der Erste. Dero Ehre ist bei dieser Sache bereits verpfändet, antwortete Monsieur le Premier. Nun, Monsieur le Premier, sagte der König, dann wollen wir Krieg mit Ihnen haben.